wieder da. Für viele traurig und gerade deshalb war. Bin heute mehr denn je ein Anarchist. Ihr redet schlecht darüber und wisst nicht mal, was das ist. Ihr seid die wahren Asozialen auf beiden Augenblick. Und ihr lacht noch lauter bei, denn das bringt eine Menge Geld. Ihr seid nur machtgeil wie der ganze Bundestag. Fühlt euch ruhig beleidigt, wenn ich so etwas sag. Ihr seid die wahren Asozialen auf beiden Augenblicken mit euren Nerven auf den Ohren. Naiv als das kleinste Steine